Kuschel, kuschel, kuschel, kuschel, bist mein kleiner süßer Schnuffel, bist mein kleiner süßer Stern, hab dich zum Kuscheln gern. Kuschel, kuschel, kuschel, kuschel, bist mein kleiner süßer Schnuffel, bist mein kleiner süßer Stern, hab dich zum Kuscheln gern. Kuschel, kuschel, kuschel, kuschel, bist mein kleiner süßer Schnuffel, bist mein kleiner süßer Stern, hab dich zum Kuscheln gern. Ich bin so froh, dass ich dich hab, denk ich an dich, erstrahlt mein Tag. Ich werd dich nie verlassen, kuschel, bist du mein süßer Schnuffel. Kuschel, kuschel, kuschel, kuschel, bist mein kleiner süßer Schnuffel, bist mein kleiner süßer Stern, hab dich zum Kuscheln.